Die 5 Sekunden des Mahatma Gandhi. Ein Hörspiel von Walter Erich Schäfer. Musik Rolf Unkel. Regie Claire Schimmel. Es sprechen Gandhi, Theodor Loos, Pandit Nehru, Egon Clauder, Erde, Elisabeth Lothar, Fluss, Heinz-Walter Weiß, Wind, Harald Bender, Kugel, Christine Keißler, die Stimme, Mila Kopp, der Sprecher, Michael Konstantinow. Am 30. Januar 1948, um 8 Uhr früh, ging Gandhi aus seinem Heim an den Ort, wo er sein Gebet zu verrichten pflegte. Der Wind wehte von den Bergen und war frisch. Am Himmel stand eine kleine weiße Wolke, deren Ränder in die Bläue verschwammen. Der Fluss zog träg und dampfte im Morgenlicht. Mahatma Gandhi war von Freunden begleitet, von denen Pandit Nehru als nächster hinter ihm ging. Sehr viele Menschen warteten auf Gandhi, Hindus und Moslemin in großen Gruppen, und auf einem Hügel über dem alten Strombett kauerten demütig die Parias. Die Menge schwenkte gelbe und rote Fähnchen und begrüßte Gandhi mit lautem Geschrei. Neben der niederen, hölzernen Plattform, auf der der Mahatma betete, stand eine kleine Kapelle von Studenten und spielte eine schnelle und frohe Musik. Der Mahatma ging auf die Plattform zu, er lächelte und senkte demütig den Kopf, so als habe er die Menschen zu grüßen. Da trat in die Gasse, die die Menge für Gandhi bildete, ein junger Mensch, so mager wie Gandhi selbst. Er kniete nieder und neigte gleichfalls den Kopf, wie einer, der einen Priester um Segen bittet. Der Mahatma hob die Hand und segnete ihn. Doch der junge Mensch wich nicht von seinem Platz. Eine Frau, die hinter Gandhi gegangen war, versuchte, den Knienden beiseite zu schieben. Da springt er auf. Er ist sehr bleich im Gesicht. Er wirft seine rechte Hand nach vorn, die er bis dahin im Kleid verborgen hatte, und richtet eine Pistole auf den Mahatma. Wie seltsam das ist. Nun liege ich auf der Erde wie ein kleines Kind. Meine Hände sind schwach und meine Füße sind schwach. Ich kann sie nicht bewegen. Und ich kann nichts sehen als den Himmel. Und eine kleine weiße Wolke am Himmel. Und alles ist wie damals, als ich ein Kind war. Meine Brust vom Herzen abwärts ist feucht und warm. Und es ist ein Geruch, so süß wie Blutgeruch. Und ein fremdes Ding sinkt sanft in meine Brust, wie Blütenstaub in eine Blüte sinkt. Verzeih mir, Mahatma. Wer bist du? Ich bin die Kugel, die in deine Brust sinkt. Verzeih mir, Mahatma. Was soll ich dir verzeihen? Ich wusste es nicht. Ich bin in der Fabrik von Dum Dum gemacht, um Tiger und Elefanten zu treffen. Ich wollte dich nicht treffen, Mahatma Gandhi. Ein Pistolenlauf hat mich in dich geworfen. Du bist unschuldig. Und der Lauf ist unschuldig. Und der junge Mensch, der den Lauf auf mich gerichtet hat. Wenn ich schreien könnte, dann würde ich schreien, dass alle hören, dass er unschuldig ist. Aber ich habe seine Stirn berührt. Und wenn noch ein wenig Kraft an meinen harten alten Fingern ist, dann sieht Gott das Zeichen an seiner Stirn. Segne mich auch. Ich segne dich, meine Kugel. Ich will so sanft in dich sinken, als ob ich nicht Eisen wäre und hart und kalt, sondern weich wie die Hand einer jungen Frau. Ich spüre nicht mehr, dass du sinkst, liebe Kugel. Aber ich sinke durch die Haut und die Muskeln und durch deine inneren Gewebe. Und in 5 Sekunden berührt meine Spitze dein Herz. Und dann? Dann wirst du tot sein, Mahatma Gandhi. Wer weiß, ob das tot ist. Es ist alles sehr still. Da waren doch Menschen mit roten und gelben Fahnen. Und jetzt ist nur noch der Himmel über mir mit der kleinen weißen Wolke daran. Und da war Musik und sehr viel Geschrei. Und jetzt höre ich nur noch das sanfte Rauschen des Flusses und den Wind, der vom Gebirge weht. Wer weiß, ob das der Tod ist? Das ist der Tod. Wer bist du? Ich bin die Erde, auf der du liegst. Die Christen graben ihre Toten in mich hinein und ich sehe zu, wie sie die Würmer fressen. Ich bin der Fluss Yumna, Mahatma Gandhi, der an deinem linken Ohr vorüberfließt. Deine Hindus streuen die Asche der Toten auf mich und ich trage sie, bis sie träg wird und schwer und sinkt. Und es bleibt nichts als ein dunkler, stinkender Schlamm. Ich bin der Wind, der über deinen Leib streicht. Ich spiele mit den Knochen der Toten und Parsen, wenn die Geier das Fleisch heruntergerissen haben. Ich wehe sie von den Türmen in die Wüste und spiele Puzzle mit ihnen, mit Männern und Weibern. Wir kennen uns aus mit dem Tod, Mahatma Gandhi. Wenn es der Tod ist, der mir verhängt ist, so lasst mich geduldig sein. Und nicht widerstreben. Gandhi, du hast keine Zeit mehr, geduldig zu sein. 5 Sekunden sind dir gegeben, Gandhi. Wenn 5 Sekunden um sind, dann bist du tot. Weißt du, Gandhi, was 5 Sekunden sind? Wenn die kleine Scholle Erde zerbröselt ist, auf die dein Kopf fiel, als du niedergestürzt bist, Gandhi, dann sind 5 Sekunden herum. Wenn die kleine Welle bei deinem Ohr an den Pfosten der hölzernen Brücke streift, 20 Schritt von dir, das sind 5 Sekunden. Wenn die kleine Rauchschwalbe über dir, die so schnell wie eine Kugel fliegt, wenn die den Rand der weißen Wolke streift, dann sind es 5 Sekunden. Dann bist du tot. Nütze sie, Gandhi. Halte! Halte sie fest. Für dich sind diese 5 Sekunden vor deinem Tode eine lange Zeit. Ein Leben, Gandhi. Eine Ewigkeit. Ja, eine kleine Ewigkeit. Auf der Erde liegen, still wie ein Kind, und nur den blauen Himmel über mir und die kleine Schwalbe im blauen Himmel und die Welle, die sich langsam hebt und senkt, wie die Gezeiten. Ich bin so allein wie auf einer Insel, die aus dem Meer steigt, und das Wasser fließt gelassen vom Ufer zurück, sodass ich sehr hoch über dem Wasser bin. Nicht mehr vom Hass verwundet, von Dummheit gequält, von der allzu vielen Güte ermüdet, sondern denken können, meine Freunde, denken wie ein Yogi in der Wüste. Denken an die Gottheit und an die Menschen und an meine kleine, geringe Seele. Beten und horchen, bis ich die Stimme höre, meine liebe, kleine, stille Stimme, die ich manchmal höre, wenn ich bete, und die mir dann den Weg zeigt, den richtigen Weg. Ich bitte euch, meine Freunde, seid sehr still. Was ist das? Das ist die erste Sekunde, Gandhi. Die erste von deinen 5 Sekunden ist um. Ich bin zwischen deinen Rippen durchgesunken, zwischen der 5. und 6. über dem Herzen. Und ich taste vorsichtig dein Brustfell ab, bis ich eine dünne Stelle finde, wo ich sanft und schmerzlos durchschlüpfen kann. Ich bin doch sanft. Du bist sehr sanft, liebe Kugel. Und ich will es bleiben, die anderen 4 Sekunden. Nur noch 4 Sekunden sind dir geblieben. Eine von deinen 5 Sekunden ist um. 4/5 von deinem wertvollen Leben, Gandhi. 4/5 von deiner köstlichen Ewigkeit. Ihr wisst nicht, ob auch diese kleine Ewigkeit nicht die große, stille Ewigkeit folgt. Die Menschen machen sich wichtig mit Ewigkeiten. Sie machen sich wichtig mit immer neuer Geburt. Sie können nicht glauben, dass das bisschen Erde und Wasser, aus dem sie geknetet sind, zerbröselt, nach dem Gebirge zerbröselt sind. Lass dir nichts weismachen, Gandhi. Wir kennen uns aus mit dem Tod. Lass dir nichts weismachen mit der Ewigkeit. Es gibt nur dieses Leben und sonst nichts. Was soll ich tun mit diesem Leben, ihr Freunde, wenn ich liege, kraftlos und still wie ein Kind, einsam wie auf einer Insel im Meer, von der das Wasser weit zurückgeflossen ist, und ich sehe nichts über mir als den Himmel? Die Gedanken haben 1000 Augen und 1000 Arme wie der Gott, den ihr Shiva heißt und zu dem viele in euren Tempeln beten. Brauche sie, Gandhi. Halte! Halte das Leben! Weißt du nicht mehr, wie schön das Leben war? Wie schön dein Leben war, Koram Khan Gandhi? Geht mir mit dem Leben, meine Freunde. Es ist nur eine Rechnung, die sich aufhebt. Und ich gehe so gerne wieder hinaus, wie ein Gast aus einem geringen Gasthaus. Geht, meine Freunde. Lasst mich, ich bitte euch, dass ich denken kann. Weißt du nicht mehr, wie stolz dein Leben war? Weißt du nicht mehr, wie Millionen Inder auf einen Wink deines linken kleinen Fingers schauten? Weißt du nicht mehr, wie Hindus und Moslemin Gandhi, Gandhi schrien, wenn du kamst? Weißt du noch, Gandhi, wie der General Smuts in Pretoria die Augen zukniff und sagte, sie haben gewonnen, Advokat Gandhi? Weißt du noch, wie sich der Richter der britischen Krone vor dir verneigte, als du vor ihm standst? Dann schickte er dich 6 Jahre ins Gefängnis. Weißt du noch, wie 10.000 Inder in die britischen Gefängnisse gingen, nur weil du es befohlen hattest? Weißt du noch, wie Minister und Brahmanen mit den Frauen der Bettler am Spinnrad saßen, nur weil du gesagt hast, tut es? Weißt du noch, wie Indien frei wurde, Gandhi? Nur durch dich? Weißt du, wie sie dastanden? Moslemin, Hindus, Parsen, Sikhs, eine Stadt, ein Volk, ein Meer. Und als du auf die hölzerne Plattform tratst, da schrien sie: Gandhi! Mahatma Gandhi! Seid ihr wieder da, ihr wirren Stimmen? Hab ich euch nicht getötet, die ihr an Fleisch und an allem Bunten hängt? Hab ich meinen Leib nicht genug kasteit? Hab ich nicht meine Seele ausgebreitet, o Gott, vor dir, dass du sehen magst, wie gering ich bin? Es geht nicht um deine Seele, Mahatma. Es geht um dein Volk, um Indien und was du für dein Volk getan hast. Weißt du nicht, Gandhi, dass dein Werk zerbricht, wenn du in die große Stille fließt? Sieh die Unberührbaren auf dem Hügel. Drängen sie sich nicht zusammen wie Schafe, wenn der Wolf um ihre Hürde streicht. Drängen sie sich nicht wie Kinder zusammen, wenn der Vater stirbt, der sie beschützt hat. Und du willst fliehen? Du willst dein Werk verlassen. Was habt ihr mit mir gemacht, ihr furchtbaren Stimmen? Warum bäumt sich meine Seele auf? Warum bäumt sich mein Wille auf? Warum will ich nicht mehr, was das Schicksal verhängt hat? Warum schmerzt die Kugel in meiner Brust? O, meine Stimme, warum hast du mich vergessen? Warum kann ich meine Stimme nicht hören, die so zart wie das Zirpen einer Grille ist und die so stark ist wie ein stählernes Band? Sie hat mich durch die Gassen des Lebens geführt und durch die Wüste und durch die steinigen Täler. Sie war wie ein Flügel über mir. Warum höre ich dich nicht, meine Stimme? Das ist die zweite Sekunde, Mahatma Gandhi. Ich dringe eben durch dein Rippenfell und meine Spitze tastet nach deinem Herzen. Tut es weh? Ja, sehr. Verzeih mir, Gandhi. Ich wollte so sanft sein, als ich irgend kann. Aber ich kann es nur sein, wenn du selbst sanft bist. Alles war so geduldig. Aber jetzt ziehen sich deine Muskeln zusammen, dass ich mich gewaltsam durchzwängen muss. Deine Rippen zittern heftig von deinem Herzschlag. Und dein Blut drängt mir wie ein Quell entgegen, als ob es mich aus deiner Brust spülen will. Verzeih mir, Mahatma. Ich kann nicht sanfter sein. Lass deine Muskeln hart wie Eisen werden. Lass dein Blut wie eine Fontäne springen, dass sie die Kugel zurückwirft, die dir ans Herz will. Lass dein Herz wie einen Hammer gegen die Kugel schlagen, die dir ans Leben will. Gib dich nicht. Kämpfe. Lebe. Lebe, Gandhi. Heilig war dein Leben, Mahatma Gandhi. Du hast Dinge getan, die kein Wesen versteht, das geboren wird und sterben muss. Du hast Dinge getan, die ihr heilig nennt. Gandhi, du hast Liebe für Hass gegeben. Du hast Liebe für Verachtung gegeben. Du hast gelitten, Gandhi, und wehrtest dich nicht. Du bist nicht nur der Größte in deinem Volk, du bist der Größte unter den Menschen, Gandhi. Du hast für alle Menschen gelitten, Gandhi. Du bist heilig, weil du still gelitten hast. Weißt du, wie dich der Schaffner in Durban schlug? Mit der Faust in dein Gesicht schlug er dich, nur weil du ein farbiger Inder warst. Und du wehrtest dich nicht und hieltest still. Weißt du noch, Gandhi, wie dich englische Richter ins Gefängnis warfen? Und du wehrtest dich nicht. Du verbeugtest dich vor deinen Richtern und sagtest, es ist gut. Weißt du noch, wie sie dich in Südafrika niederschlugen? Und du wehrtest dich nicht und lagst wie tot. Ich flehe euch an, aus meinem Herzen. Schweigt, meine Freunde, schweigt still. Ich bin sehr schwach. Meine Seele ist so schwach wie meine Hände. Ich bitte euch, schweigt. Weißt du, dass die Menschen auf allen Schiffen im Meer und in den Eisenbahnen und in allen Flugzeugen, die über Indien fliegen... Weißt du, Mahatma Gandhi, dass Millionen an dich denken, ob du lebst oder stirbst? Weißt du, Gandhi, dass in Asien... Weißt du, dass in vielen Ländern der Erde, die dich nicht kennen und die deine Sprache nicht kennen... Weißt du, dass die Menschen auf der Welt ruhiger leben, wenn sie wissen, du lebst? Wenn sie wissen, ein Mensch wie Gandhi lebt? Wenn sie wissen... Hilf mir, meine Stimme. Gandhi? Still. War da nicht eine Stimme? Freunde, habt ihr nicht eine Stimme gehört? Nein, wir haben keine Stimme gehört. Vielleicht schreit ein Geier hoch in der Luft, der auf seine Mahlzeit wartet. Vielleicht haben die Unberührbaren geseufzt, die da drüben auf ihren Hügeln kauern. Gandhi! Das war meine Stimme. Ich hab sie gehört. Du träumst, Gandhi. Du hast Fieber, Gandhi. Dein Blut jagt durch dein Hirn, Mahatma Gandhi. Wir haben keine Stimme gehört, die rief. Gandhi, hörst du mich? Ich höre dich, meine Stimme. Aber du bist sehr weit von mir entfernt. Jetzt ist es Zeit, dass du zu mir kommst. Ich kenne den Weg nicht. Du kennst ihn, Gandhi. Ich bin sehr verwirrt. Muss ich nicht leben, wenn mich Indien Vater nennt? Es ist nur ein Weg für dich und für dein Volk. Du weißt es. Ja. Der Weg ist durch Denken zur Einsicht, durch Einsicht zur Geduld, durch Geduld zur Stille. Wenn du es weißt, dann komm. Ich kann nicht gehen. Meine Füße sind sehr matt. Jetzt kannst du gehen. Es ist auf einmal so anders. Ich bin ganz ohne Schmerzen und ohne Gewicht. Kämpfe, gib dich nicht. Lass dich nicht belügen mit der Ewigkeit. Die Stimmen, die mich verwirren, sind schon unter mir. Ja, nur der Wind haucht dich noch an, voll Leben und voll Begier. Ich bin sehr hoch. Da ist schon die kleine Schwalbe, die in der Luft steht, damit ich leben kann. Flieh nicht, Gandhi. Es gibt nur ein Leben. Es gibt nur ein Leben, dann ist alles zu Ende. Sie sind sehr tief. Ich kann sie kaum mehr verstehen. Mahatma Gandhi! Warum schreien Sie so wie in Verzweiflung? Sie sind doch alt und stark. Es sind Lügner. Sie leben in deinem Leib, in deinem Atem und Blut. Und sie müssen sterben mit jedem, der stirbt. Nun spüre ich schon die Kühle der Wolke, die nah ist. Bin ich so hoch? Sieh hinunter. Ich sehe den Fluss und die Hügel, die Ebene und alle Hänge der Hügel sind voll Weiß. Ein weißer See, ein Gletscher, wie ein Gletscher bei Delhi am Jumna-Fluss. Gandhi, das sind viele Menschen, die warten. Und mitten im Weißen ein dunkler Kreis. Dort sind die Menschen zurückgewichen. Und mitten im dunklen Kreis ein weißes Ding, ein kleines Körnchen weiß, wie ein Käfer, wie eine weiße Ameise. Was ist das, meine Stimme? Du weißt, was das ist. Bin ich's? Ja, du. Und wenn ich's bin, bin ich dort oder hier? Du bist dort und hier. Dann sag mir meine Stimme, bin ich tot? Das ist die dritte Sekunde, Mahatma Gandhi. Noch 2 Sekunden bleiben dir zum Leben. Ich bin durch deine tieferen Gewebe gedrungen und meine Spitze berührt schon dein Herz, das schlägt. Hast du Schmerzen? Nein. Ich bin sehr froh. Deine Muskeln sind wieder locker und offen und dein Herz schlägt mir so ruhig entgegen wie das Herz eines Menschen, der uns sehr lange liebt. Du bist mir also geblieben, meine Kugel. Hier und unten. Ja, ich bin dir geblieben. Die Kugel in deinem Herzen ist der Schlüssel zu einer hohen Tür. Und was ist hinter der Tür? Seit wann bist du neugierig, Gandhi? Wenn ich gehen soll, muss ich den Weg nicht kennen, den ich gehe. Hast du nicht dein Leben lang gelehrt, man soll dem nicht widerstehen, was verhängt ist? Wenn es verhängt ist, lass uns weiterfliegen. Das muss die Wolke sein, durch die wir eben steigen. Sie streift vorbei, wie 1000 kühle Blätter im Wald. Jetzt ist die Wolke vergangen. Meine Stimme, ich sehe Indien. Von den Dünsten, die über Kalkutta liegen, bis zu den Nebeln am Arabischen Meer. Sieh meine Stimme, wie die Berge von Osten Schatten werfen und die 100 Ströme des Ganges blitzen und die Ebenen dampfen fruchtbar herauf. Indien, meine Stimme. Aber wir müssen weiter. Es ist bestimmt. Wenn es bestimmt ist, dann müssen wir weiterfliegen. Halt, meine Stimme. Was ist das? Das sind die Schmieden von Tata, die die Panzerplatten für die Geschütze schmieden. Und die Maschinen von Dum Dum bei Kalkutta, die stanzen Kugeln. Gandhi, auch für dich hat man in Dum Dum die Kugel gestanzt. Sag mir, meine Stimme, warum hören wir den Lärm der Waffen schmieden und sonst keinen Ton mehr von der Erde? Der Lärm der Gewalt ist sehr stark um diese Zeit. Ich habe meinen Indern das Spinnrad gegeben, damit sie frei und in Frieden leben können. Aber sie spinnen in Kalkutta den Tod. Flieg weiter, meine Stimme. Sieh, die Berge sinken weg und die blühenden Inseln steigen herauf, um die der Schaum wie ein silberner Gürtel liegt. Und aus den Tälern der Berge rauchen Wolken. Lass uns langsam fliegen, meine Stimme. Die Welt ist sehr schön. Sehr schön. Warte, was ist das? Ich höre dumpfe Geräusche wie von Kanonen und ein verworrenes Schreien von Menschen in Wut und in Todesnot. Warum hören wir die Geräusche des Krieges bis zu uns herauf? Sag meine Stimme. Weil der Ton des Hasses sehr laut ist in dieser Zeit. Ich habe sie gelehrt, wie stark einer ist, der liebt. Aber sie töten sich. Flieg weiter, Stimme. Die Meere dehnen sich ungeheuer und hinter den gelben Wüsten breiten sich die grünen und weißen aus. Der Urwald brodelt und Sibirien liegt wie ein Leichentuch, weiß und gewaltig, und seine Ströme münden in Finsternis. O meine Stimme, Wie gewaltig ist alles. Wie gewaltig. Was ist das? Das sind die traurigen Lieder der Gefangenen und der Mütter und Frauen, die auf die Gefangenen warten, die fern sind. Und die Lieder der vielen, der Millionen, die ihre Heimat verloren haben und ohne Hoffnung und Ende nach der neuen ziehen. Warum hören wir die traurigen Lieder noch bis zu uns herauf? Die Stimme der Trauer ist grenzenlos in dieser Zeit. Ich habe allen die Botschaft vom Frieden geschickt. Warum haben sie sie nicht gehört? Flieg weiter, meine Stimme. Die Erde ist sehr klein und ist ganz dunkel. Wohin fliegen wir? Ich kann es nicht sagen. Zu Gott, meine Stimme? Gott ist ein armes Wort. Du weißt nicht, wohin du mich führst? Ich kann es nicht sagen. Dazu ist eure Sprache nicht gemacht. Ich kann dir nur sagen, wie es dort nicht ist, Gandhi. Dort ist kein Hass, kein Krieg, keine Trauer, kein Schmerz. Dort herrscht nicht Macht und Reichtum oder Gewalt. Nichts gibt es dort, was eure Erde bewegt. Nur manchmal kommt ein Bote dort hinauf. Einer von den großen, gesegneten Boten, der die Erde auf seinem Weltengang berührt hat. So tief ist da die Stille, Coram Khand Gandhi. Ich aber will nicht. Du willst nicht? Ich will zurück auf meine Erde, du Stimme. Ich will wiedergeboren werden und will alles leiden, was meine Brüder leiden. Lass mich zurückgehen, meine liebe Stimme. Es gibt keinen Weg mehr. Dann lass mich fallen, wie einen fallenden Stern. Aber ich kann nicht in die Stille gehen, wenn meine Brüder leiden. Du bist so wenig gefragt wie der Fluss, ob er zum Meer fließen will, und wie der Monsun, der aus den Bergen weht. Du musst, Gandhi. Das ist die vierte Sekunde, Mahatma Gandhi. Eine Sekunde bleibt dir noch zum Leben. Ich taste dein Herz ab. Es schlägt noch manchmal hoch auf, so wie ein müder Mensch noch einmal aufseufzt, ehe der Frieden des Feierabends kommt. Ich taste es ab. Ich suche den besten Platz, um mich still in seine Kammer zu legen. Sei ruhig und sei getrost, Mahatma Gandhi. In einer Sekunde sind wir beide im Frieden. Du hast noch eine Sekunde, Coram Khand Gandhi. Vorwärts, rüste dich. Die Straße ist weit und die Luft ist dünn, durch die wir fliegen. Sieh aufwärts. Ich kann es nicht. Das Licht ist zu hell. Ich muss die Augen schließen. Das Licht ist mild. Wie kann es mild sein, wenn es so furchtbar ist, dass ich verbrenne? Sieh aufwärts, Gandhi. Wie mild ist das Licht und wie furchtbar. Es ist ein kühles Feuer, ein stiller Sturm von Licht. Ich habe noch niemals solch ein Licht gesehen, du meine Stimme. Vorwärts, Gandhi. Komm, der Weg ist lang. Dir ist nur eine halbe Sekunde gegeben. Mein Atem geht sehr schwer und mein Auge ist zu schwach. Ich sehe dunkle Punkte vor der Helle. Das sind keine dunklen Punkte, Gandhi, das sind Sterne. Dunkle Sterne. Sterne, die dunkel vor dem ungeheuren Licht sind. Wesen, die den Weg in die Stille fanden, durch das Denken und die Versenkung und die Geduld. Und die nun ewig als stille Sterne hier leuchten. Darf ich bei Ihnen bleiben? Wir fliegen durch. Und was kommt danach? Dann kommt die Tür. Die Tür? Man sagt, dass hinter der Tür die großen Boten sind. Zunächst seinem Herzen, die er als Märtyrer wieder zu sich ruft. Wie kann ich's wagen, dorthin zu dringen, wo die Boten sind? Ich bin sehr gering und mutlos und schlecht und bin schwach gewesen in vielen wichtigen Stunden. Ich darf es nicht wagen, ihre Füße zu küssen. Vielleicht warst du gering, ich weiß es nicht mehr. Aber dein Wille war gut, Mahatma Gandhi. Ich weiß, dass der, der oben im Licht ist, keinen besseren Boten fand als dich. Keinen besseren in diesen Zeiten. Du bist gesegnet durch dein Ende, das dich zum Märtyrer macht. Freue dich, Mahatma. Sieh, es öffnet sich die Tür. Ich folge dir, meine Stimme. Schnell und schneller, sieh die Milliarden Sterne, gesät bis an die Schwelle der Ewigkeit. Sieh, wie sie stürzen und zu deinen Füßen aus der Dunkelheit aufglühen ins Licht. Sieh die Bilder, die den Himmel messen. Sieh die Haufen, die Nebel, den weißen Strom, den eure Brahmanen den himmlischen Ganges nennen. Sieh die großen, die stillen, die einzelnen Sterne, die in ihren Jahrmillionen stehen und ihre ewigen Gebete spinnen für die, die leben und die, die geboren werden. Und hört man ihr Gebet? Dürften sie sonst beten? Und ist es mir auch vergönnt? Dir ist es vergönnt, solange wir durch die Zone der Fürbitte fliegen. Und dann? Ich weiß es nicht. Dann will ich beten. Bete, Gandhi. Bete, Mohandas Karamchand. Noch eine Viertelsekunde ist dir gegeben. O meine Stimme, ich kann das Licht nicht sehen. Ich küsse deine Augen. Jetzt siehst du das Licht. Du, wie soll ich dich nennen? Du im Licht. Du im Licht. Du hast mich zu dir gerufen. Du hast deine Stimme zu mir geschickt. Obwohl ich unwürdig bin und sehr gering, kleinmütig und schwach in vielen entscheidenden Stunden. Unwürdig der hohen Sterne, die vor dir stehen, und der großen Boten, nahe deinem Herzen, dem ich nicht die Füße küssen darf. Gewürdigt nur durch meinen guten Willen und meinen unverdienten Tod. Sieh gnädig auf mich, du im furchtbaren Licht. Aber ich bin nicht als ein Mensch gerufen, unwürdig und schwach und voll von bösen Gedanken, sondern als ein Bote, du im Licht. Und ich bringe dir auf meinen schwachen Händen alle, die mit mir leben in dieser Zeit, mit Schmerzen und Leid und mit aller dunklen Gewalt. Segne sie, du, und nimm sie an dein Herz. Ich bringe dir die Seele meines Mörders ohne Einsicht und voll von dunklem Hass. Aber nicht schwach und tapfer in der Entscheidung. Segne ihn, du, und nimm ihn an dein Herz. Ich bringe dir demütig auf meinen Händen alle Menschen, für die ich Bote bin. Ich bringe dir alle, denen Gewalt geschieht, und bringe dir die Ärmsten unter den Armen, die die Gewalt besitzen und brauchen sie. Segne sie und nimm sie zutiefst an dein Herz. Und ich bringe dir auf meinen Händen meine arme Seele, du im Licht, gewürdigt nicht durch meinen guten Willen oder durch meinen unverdienten Tod, sondern nur durch deine Gnade. Segne mich und nimm mich an dein Herz. Ich weiß wohl, dass ich geringer bin als deine großen Boten, aber das Leid meiner Zeit ist größer als ihr Leid. Schick einen neuen Boten, du im Licht, einen neuen Boten, zunächst deinem Herzen, stärker als ich und mutiger als ich, stark im Leiden und lachend im Erdulden, einen, der mild und furchtbar ist wie dein Licht, einen, der auf seinen glänzenden Armen unsere Zeit zu deinem Herzen trägt, Leid und Elend, Not und alle Gewalt. Schicke ihn, und ich will ihm die Füße küssen und will still und selig ins Nichts vergehen. Höre mich, du. Erhöre mich, du. Erhöre. Die kleine Schwalbe schnitt durch die weiße Wolke, der Jumna rauschte wieder und Gandhis Kopf sank ein wenig tiefer, denn die Scholle war zerbröselt, auf der er gelegen hatte. Pandit Nehru sah den Arzt an, der nickte ein wenig. Da richtete sich Pandit Nehru auf. Meine Kinder, ich weiß nicht, wie ich's euch sagen soll. Mahatma Gandhi, unser Vater, ist tot. Der Süddeutsche Rundfunk brachte Ihnen Die 5 Sekunden des Mahatma Gandhi. Ein Hörspiel von Walter Erich Schäfer. Es sprachen Gandhi, Theodor Loos, Pandit Nehru, Egon Clauder, Erde, Elisabeth Lothar, Fluss, Heinz-Walter Weiß, Wind, Harald Bender, Kugel, Christine Keißler, die Stimme, Mila Kopp, der Sprecher, Michael Konstantinow. Musik, Rolf Unkel, Ton und Technik, Herbert Kara und Charlotte Stender, Regie, Claire Schimmel.